Und Jahwe redete mit Mose und Aaron also, redet mit den Israeliten und sprecht zu ihnen, wenn irgendjemand an seiner Scham einen Fluss hat, so ist solches ein unreiner Fluss. Und zwar verhält es sich so mit seiner Unreinigkeit infolge seines Flusses, mag nun der Fluss aus seiner Scham im Gange sein oder seine Scham verstopft sein, so dass nichts ausfließt, es liegt Unreinigkeit bei ihm vor. Alles Lager, auf dem der Flüssige liegt, wird unrein, und alles Geräte, auf dem er sitzt, wird unrein. Wer sein Lager berührt, muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und wer sich auf das Geräte setzt, auf dem der Flüssige saß, muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und wer den Leib des Flüssigen berührt, muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und wenn der Flüssige seinen Speichel auf einen Reinen wirft, so muss dieser seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und jeder Sattel, auf dem der Flüssige reitet, wird unrein. Und wer irgendetwas von dem berührt, was sich unter ihm befindet, der wird unrein bis zum Abend. Und wer es vorträgt, muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und jeder, den der Flüssige berührt, ohne zuvor seine Hände mit Wasser abgespült zu haben, der muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Irdene Gefäße, die der Flüssige berührt, müssen zerbrochen, alle hölzernen Gefäße aber mit Wasser abgespült werden. Wenn aber der Flüssige rein wird von seinem Flusse, so soll er von da ab, wo er rein wurde, 7 Tage zählen, alsdann soll er seine Kleider waschen und seinen Leib in lebendigem Wasser baden, so wird er rein werden. Am 8. Tag aber nehme er 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, gehe hin vor Jahwe an die Türe des Offenbarungszeltes und übergebe sie dem Priester. Der Priester aber soll sie herrichten, die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer. Und so soll ihm der Priester Sühne schaffen vor Jahwe wegen seines Flusses. Wenn jemandem der Same entgeht, so muss er seinen Leib baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und alles Kleid und alles Leder, an das solcher Same kommt, muss gewaschen werden und bleibt unrein bis zum Abend. Und wenn einer bei einem Weibe liegt und Samenerguss erfolgt, so müssen sie sich baden und bleiben unrein bis zum Abend. Wenn ein Weib flüssig wird, indem sie ihres Leibes Blutfluss hat, so haftet an ihr die Unreinigkeit 7 Tage lang, und jeder, der sie berührt, wird unrein bis zum Abend. Und alles, worauf sie liegt während ihrer Unreinigkeit, wird unrein, und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Und jeder, der ihr Lager berührt, muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und jeder, der irgendein Geräte berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Und wenn er etwas berührt, was sich auf dem Lager oder auf dem Geräte befindet, auf dem sie sitzt, so wird er unrein bis zum Abend. Und wenn einer bei ihr liegen sollte und von ihrer Unreinigkeit an ihn kommt, so bleibt er 7 Tage lang unrein, und alles Lager, auf dem er liegt, wird unrein. Wenn aber ein Weib lange Zeit hindurch den Blutfluss hat, außer der Zeit ihrer gewöhnlichen Unreinigkeit, oder wenn sie blutflüssig bleibt über die Zeit ihrer gewöhnlichen Unreinigkeit hinaus, so gilt von ihr die ganze Zeit hindurch, die sie an dem unreinen Flusse leidet, dasselbe, wie zur Zeit ihrer gewöhnlichen Unreinigkeit, sie ist unrein. Alles Lager, auf dem sie liegt, solange sie an dem Flusse leidet, hat ihr zu gelten, wie das Lager zur Zeit ihrer gewöhnlichen Unreinigkeit, und alles Geräte, auf dem sie sitzt, wird unrein, wie es unrein wird bei ihrer gewöhnlichen Unreinigkeit. Wer diese Dinge berührt, wird unrein, er muss seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Wenn sie aber rein geworden ist von ihrem Fluss, so soll sie noch 7 Tage zählen, danach soll sie als rein gelten. Und am 8. Tage soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen und dieselben zum Priester bringen an die Türe des Offenbarungszeltes. Und der Priester soll die eine als Sündopfer, die andere als Brandopfer herrichten, und so soll ihr der Priester vor Jahwe Sühne schaffen wegen ihres unreinen Flusses. So sollst du die Israeliten verwarnen in Betreff ihrer Unreinigkeit, damit sie nicht sterben infolge ihrer Unreinigkeit, indem sie meine Wohnung verunreinigen, die unter ihnen ist. Das sind die Bestimmungen in Betreff des Flüssigen und dessen, dem der Same entgeht, so dass er dadurch unrein wird, und in Betreff derjenigen, die an ihrer gewöhnlichen Unreinigkeit leidet, und dessen, der einen Fluss hat, es sei ein Mann oder ein Weib, sowie dessen, der bei einer Unreinen liegt.